Ich hab es echt geschafft und hab mich schon zurecht gemacht. Heute Abend geht es raus, ich komm mit meinem Sound. Wir haben volles Haus und die Masse fast erdaut. Ich bin der Vibe-Meister, ich messe euch mit Vibe. Ich mache es für immer und ich mach's für alle Zeit. Ich bin der Vibe-Meister, ich messe euch mit Vibe. Ich mache es für immer und ich mach's für alle Zeit. Der Abend wird zur Nacht, heute wird Party gemacht. Und wie geil es alles klappt, es wird das feinste Zeug gebracht. Wenn ich in die Masse schau, seh ich dort die klasse Frauen. Wir haben volles Haus und die Masse frostet völlig aus. Vibe-Meister, ich messe euch mit Vibe. Ich mache es für immer und ich mach's für alle Zeit. Ich bin der Vibe-Meister, ich messe euch mit Vibe. Ich mache es für immer und ich mach's für alle Zeit. Bist du bereit für die Ausgelassenheit? Bei dem Reggae-Vibe, der das Herz befreit. Ich mache mein Style, steige die Crowd und alle sagen hau, doch endlich mal ein Slang-Gang raus. Vibe-Meister, ich messe euch mit Vibe. Ich mache es für immer und ich mach's für alle Zeit. Ich bin der Vibe-Meister, ich messe euch mit Vibe. Ich mache es für immer und ich mach's für alle Zeit. Hier ist Johnny M, immer für euch da. Gebt mir eure Hände, dann reißen wir die Bude ab. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, dann reißen wir die Bude ab. Die Tanzfläche bebt, die Menschentraube lebt. Sie springt und sie fleht nach mehr Bass und Beat. Im Club wird's immer heißer, die Masse brennt im Eifer. Das Mic wird ausgeleiert und die Energie verdreifacht. Die Spannung steigt, der Rhythm ist nice. Der Bass wird ausgereizt und euch wird richtig eingeheizt. Hört auf euren Bauch, spürt ihr es auch? Wir haben volles Haus und die Masse frastet völlig aus. Vibe-Meister, ich messe euch mit Vibe. Ich mache es für immer und ich mach's für alle Zeit. Ich bin der Vibe-Meister, ich messe euch mit Vibe. Ich mache es für immer und ich mach's für alle Zeit. Bram, bram, bram, der Johnny M ist da. Hat geile Tunes dabei und ist jeden Tag am Start. Yo, bram, bram, bram, der Johnny M ist da. Mit voller Energie und ich bleib für immer da. Bram, bram, bram, der Johnny M ist da. Hat geile Tunes dabei und ist jeden Tag am Start. Yo, bram, bram, bram, der Johnny M ist da. Mit voller Energie und ich sag es noch einmal. Ich bin der Vibe-Meister.